Protokolle 20.3. Unsere Regierung wird von der gesetzlich festgelegten Fiktion ausgehen, dass alles, was sich im Staatsgebiete befindet, Eigentum des Königs ist. Eine Annahme, die ohne weiteres in die Tat umgesetzt werden kann. Die Regierung wird daher an die Enteignung von Barvermögen gehen, sobald sie dies für die Regelung des Geldumlaufes für nötig findet. Daraus ergibt sich, dass das beste Mittel die Einführung einer progressiven Besitzsteuer ist. Auf diese Art lassen sich die Steuern ohne unbillige Bedrückung oder Schädigung in einem der Größe des Vermögens entsprechenden Hundertsatze einheben. Die Reichen müssen einsehen, dass sie verpflichtet sind, einen Teil ihres Überflusses dem Staate zur Verfügung zu stellen, weil dieser ihnen die Sicherheit des übrigen Vermögens und einem ehrlichen Gewinn verbirgt. Ich sage ausdrücklich ehrlich, denn die Kontrolle über das Eigentum wird den Raub unter dem Schein der Gesetzlichkeit unmöglich machen. Protokolle 20.4. Diese soziale Umgestaltung muss von oben kommen, denn die Zeit dafür ist reif und sie ist als Bürgschaft des Friedens notwendig.